herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 43, 2013. Ich höre was, was du nicht hörst. Und ihr könnt anhand vom Titel wahrscheinlich schon wieder erkennen, um was es in der Sendung unter anderem auch geht. Um den Abhörskandal. Da ist es ja mittlerweile recht ruhig geworden. Tja, so lange, bis eben es herausgekommen ist, dass wohl das Telefon von der Bundeskanzlerin abgehört wurde. Und jetzt auf einmal passiert sogar was. Ja, der Botschafter der USA wurde einbestellt. Es werden Protestnoten geschrieben. Man möchte jetzt auch über die EU aus Druck machen und das scheint mit vielen anderen Staatsoberhäuptern in der EU, die ebenfalls abgehört wurden, auch gut zu klappen, dass da eine Erklärung verabschiedet wird. Ja. Und auch in der UN wird das Thema momentan immer interessanter und wichtiger behandelt. Man mag zwar sagen, ja gut, die quatschen hier nur rum und so und passieren tut da eh nichts, weil da kann man nichts machen dagegen. Aber ich muss sagen, dass solche Diskussionen in der EU, in der UN und Protestnoten eine diplomatische Dimension haben, die durchaus zeigt, dass hier eine neue Ära anbricht. Ja, nämlich eine, in der es nicht mehr akzeptiert wird, auch wenn es die USA ist, die sowas macht, ohne dass man hier stillschweigend das zulässt. Wie gesagt, das ist ja alles natürlich ein bisschen doppeldeutig, weil offenbar war die Bevölkerung der CDU und der Bundeskanzlerin recht egal, als dieser Skandal herauskam. Das ist ja schon eine Zeit lang her, geht ja schon seit Juli so. Und erst wenn eben das Bundeskanzleramt bzw. die Bundeskanzlerin abgehört wird, erst dann wird man aktiv. Und jetzt auf einmal sagt man dann natürlich auch, so hat die Bundeskanzlerin das tatsächlich wörtlich gesagt, sie ist dafür verantwortlich, die Bürger zu schützen. Richtig, genau. Dann hätte aber schon längst müssen was passieren. Und man fragt sich natürlich zu Recht, was soll das? Ja? Das ist schon eine Heuchelei jetzt, sich auf hier sich empört zu geben und hier überhaupt nichts gemacht zu haben, solange nur die Bevölkerung abgehört wird. Eine Frechheit ist das, ganz klar. Es zeigt aber auch, und das ist das Positive daran, dass eben, und das hat jetzt auch die Politik wohl realisiert, dass die USA sich einen feuchten Kehricht um Menschenrechte kümmern. Ja. Und genau hier muss jetzt angesetzt werden, dass das Thema jetzt weiter verfolgt wird und dass hier auch massiv nicht nur Protestnoten angeschrieben werden, sondern auch massiv überlegt wird, wie kann man Europa, wie kann man Deutschland schützen vor der Spionage der USA oder generell vor Spionage. Und da gibt es Ansätze, die Telekom beispielsweise möchte das Netz unklar, ob das jetzt nur für E-Mails zählt oder auch für anderen Datenverkehr, zum Beispiel von Deutschland für Deutschland, das heißt ein deutscher Benutzer ruft eine Seite in Deutschland auf, dass da gewährleistet wird, dass da nur deutsche Server genutzt werden, ja, um eben zu vermeiden, was viele ja nicht wissen, dass das auch über US-Server geroutet wird. Normalerweise ist es durchaus drin, dass zum Beispiel Datenpakete über Server weltweit geroutet werden, ja, auch wenn jetzt, sagen wir mal, die Abfrage auf eine Seite hingeht im gleichen Land. Ja. Und da möchte die Telekom jetzt eben einen Riegel davor schieben. Das ist ein guter Schritt, meiner Meinung nach, weil eben hier die Kommunikation zumindest mal in Deutschland bleibt. Das Problem ist nämlich, alle Maßnahmen, die eben jetzt die Bundesregierung beschließen kann gegen dieses Abhören, geht nur innerhalb des eigenen Landes, höchstens noch innerhalb der EU, Großbritannien nur ausgeklammert, die zähle ich einfach mal jetzt zu den USA, weil die auf derselben Wellenlänge der Menschenrechtsverbrechen hier bei dem in diesem Abhörskandal funktionieren und auch da offenbar massiv zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn das getan ist, dass der Datenverkehr dann immer, wenn möglich, abgeschottet wird, Dann muss geschaut werden, dass eben auch in Deutschland der Datenverkehr sicher ist. Das ist noch nicht gewährleistet. Abhörstationen, Bad Aibling beispielsweise und das neue NSA-Quartier in Wiesbaden, das gebaut wird gerade, das muss gestoppt werden und diese Abhörposten müssen verboten werden. Die müssen eingestampft werden. Das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Bedenke ich allerdings auch, dass offenbar aus der Botschaft in Berlin aus ebenfalls spioniert wurde. Und ich würde das auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und ich finde auch eine Ausweisung, eine befristete des Botschafters könnte da durchaus für Aufsehen sorgen und für ein Wachrütteln, ja. Es ist auch, es ist klar, wenn man von einem Land, von dem man denkt, man ist ein Freund, behandelt wird wie ein Feind, dann ist man auch ein Feind, ganz klar. Ne? Aber nicht nur außerhalb von den USA gibt es immer wieder hier, ja, sagen wir mal, Proteste. Jetzt am Wochenende war ja große Aktion, große Protestaktion vor dem Weißen Haus. Ja. Aber sind wir ehrlich, bei diesen Protesten geht es eben gegen die Ausspionierung der Amerikaner. Also die Amerikaner demonstrieren gegen die Ausspionierung der eigenen Bürger. Weil da herrscht ja auch noch Zweifel daran. Es wird ja immer beteuert, dass Amerikaner nicht abgehört werden. Aber das darf uns nur wenig beruhigen, denn es geht hier in keinster Weise weder bei den Demonstrationen noch bei den Beteuerungen darum, dass Nicht-Amerikaner nicht abgehört werden. Offenbar ist das ganz okay so und die verstehen nicht, wie ernst die Lage ist und wie die anderen Nationen das unter Umständen sehen. Ja. Von daher müssen eben solche Diskussionen geführt werden in der Öffentlichkeit von öffentlichen Vertretern, von Politikern und Protesten nun geschickt werden, um klarzumachen, Jungs, so geht's nicht. Ja, ihr hört jetzt auf. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Ob man jetzt, ob und was man dagegen tun kann, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber man kann was dagegen tun. Notfalls weiter den Datenverkehr abschotten und nur noch über Gateways Daten nach Übersee schicken und ein, sagen wir mal, ein EU-lastiges Netz auch hochziehen. Das könnte man sich vorstellen, dass, wie gesagt, EU untereinander ausgeklammert Großbritannien eben eigene Root-Server hat. Ja. ICANN könnte man auch unterminieren, ja, mit eigenen Diensten. Und das ebenfalls wieder über Gateways machen. Hier geht es vor allem eben um den Datenverkehr zu sichern, der intern stattfindet innerhalb von Deutschland oder von der EU. Das natürlich, wenn jemand einen US-amerikanischen Dienst nutzt, dass er dann sicher ist oder sicher sein muss, dass seine Daten ausspioniert werden. Das dürfte klar sein. Da kann man auch nichts mehr dagegen machen, weil man dann die Daten eben aus der Hand gibt in eine andere in ein anderes Rechtssystem und damit ja, war's das dann. Da kann einen niemand mehr schützen. Ja? Und das muss den Leuten klar werden, dass es tatsächlich so ist, dass in den USA kein Service, kein Internetdienst mehr existieren kann, der nicht zum Abhören mit der NSA zusammenarbeitet. Das wurde ja gezeigt durch LavaBit, der Maildienst, der seinen Dienst dann eingestellt hat, weil die US-Regierung das gefordert hat und auch mit Strafe gedroht hat. Übrigens werden da tatsächlich auch von größeren Firmen offenbar CEOs mit der Todesstrafe auch bedroht, falls sie Schlüssel nicht herausgeben, um eben den Datenverkehr zu entschlüsseln, der zu diesen Diensten geht. Deswegen hat auch Cryptosil ein Angebot für ein VPN-System, ist dem LavaBit-Beispiel gefolgt und hat seinen Dienst für Privatpersonen eingestellt, weil man die unter So die eigene Aussage, weil man die unter dem derzeitigen US-Recht nicht zusichern kann den Leuten, dass die Daten geschützt sind. Ja. Hier ist es ganz klar, die Schlüssel müssen herausgegeben werden, damit ist der Datenverkehr kompromittiert. Und da es da eine rechtliche Grundlage dafür gibt, ja, das heißt also, dass das gemacht werden darf, ist jeder Service davon bedroht. Im Prinzip kann man sagen, jeder US-Internetdienst ist kompromittiert und man darf dem keine Daten anvertrauen. Wer das tut, muss sich dessen bewusst sein, dass die Daten dort keinen Schutz erhalten mehr. Ja. Die totale Überwachung in den USA also Realität, bringen tut's offenbar nicht so viel, sonst wäre vielleicht das ein oder andere nicht passiert. Ja. Aber das ist natürlich auch dann wieder ein Beleg dafür, dass es eben Unsinn ist und dass hier möglicherweise gar nicht so die Terrorbekämpfung im Vordergrund steht, sondern einfach der Machterhalt im 21. Jahrhundert, dass da eben die USA, so wie auch schon gesagt wurde von der Militärseite her, die Welt von der USA erobert wurde und dass auch die virtuelle Welt von den USA jetzt erobert ist und damit in der unter der Aufsicht der USA steht. Mhm. Solche Allmachtsfantasien, die kommen mir ja bekannt vor, aber ich möchte Gott wie nicht rausziehen jetzt, ne? Ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber auf der anderen Seite, ja, wäre den Anfängen, kann man da nur sagen. Also CryptoSeal jedenfalls zeigt auch, dass VPN-Dienste, die in den USA angesiedelt sind, nicht mehr sicher sind. Also wer jetzt gesagt hat die ganze Zeit, haha, ich benutze ein VPN, die können mich mal, da geht gar nichts, die können mich nicht abhören, ja. Ja, aber nur wenn der VPN-Dienst nicht in den USA ist, beziehungsweise nicht in Großbritannien, weil die ja willig zusammenarbeiten offenbar. Ja. Und deswegen kann man danach eben auch nicht mehr gehen. Und das ist ein Grund, warum eben CryptoSeal jetzt diesen Dienst eingestellt hat. Warum allerdings dieser Dienst für Geschäftsleute noch weiterhin aktiv ist, das weiß ich allerdings nicht. Möglicherweise ist es auch eine juristische Geschichte, wenn eben jetzt dieser VPN-Anbieter den Dienst so schnell mal einstellt und deswegen zum Beispiel Geschäftsleute ihr Business nicht mehr abwickeln können, ja, die sich darauf verlassen haben. Da käme vielleicht noch ein paar Ersatzforderungen, Schadensersatzforderungen auf CryptoSeal hinzu. Oder es gibt da irgendwas, was wir nicht wissen. Ja? Eine besondere Regelung oder sowas. Ja? Also LavaBits, es gab noch einen anderen, den Namen habe ich jetzt tatsächlich vergessen, ja. Und jetzt eben auch CryptoSeal. Alle stellen ihr Dienste ein. Es gibt noch mehr, die hier jetzt genug haben. Ne? Und auch hier Heise schreibt ganz klipp und klar, US-amerikanischer Verschlüsselung kann damit nicht mehr vertraut werden. Ja? Definitiv. Und das sollte man sich ganz genau überlegen, ob man überhaupt nochmal einen US-Dienst nutzt, wenn man Daten hat, die privat sind. Für öffentliche Daten, also für die, die sowieso veröffentlicht werden im Internet, ich sag's immer wieder, ein öffentliches Blog, Twitter oder ähnliches, bei denen auch für die ganze Öffentlichkeit Daten veröffentlicht werden, wäre sinnlos, wenn man da jetzt sagen würde, nö, ist ein US-amerikanischer Dienst, die können die Daten dort abziehen und dann veröffentlicht man die Daten beim deutschen Dienst oder beim europäischen Dienst ebenfalls öffentlich im Internet. Das wäre recht sinnlos, ja. Vielleicht überlegen, was man veröffentlicht und private Daten eigentlich nur noch bei nationalen Anbietern speichern oder vielleicht bei Ländern, bei denen man sicher sein kann, dass sie eben nicht mit den USA zusammenarbeitet, wobei man da eben auch die Routing-Wege noch beachten muss. Also Vorsicht, dass die Daten dann nicht über die USA eben geroutet werden. Wie schlimm das Ausmaß dieser dieser verrückten Situation jetzt ist, das kann man daran sehen, dass der NSA-Direktor Keith Alexander öffentlich gesagt hat, dass man die Medien stoppen muss bei der Berichterstattung über die NSA. Das heißt, man soll das Ende der Pressefreiheit im Prinzip einläuten. Ja, man soll den Medien verbieten, über diese Sachen betreff der NSA zu berichten. Das ist natürlich ein vollkommen hirnverbrannte Forderung. Ja, der Mann hat vielleicht noch nichts über das Internet gehört, ja, dass da auch tatsächlich auch Nachrichten verbreitet werden können. Ja, und auch wenn das Internet, das lässt sich nicht abstreiten, wohl größtenteils in US-Hand ist, so kann doch noch ein funktionierendes System außerhalb der USA gefunden werden, wo dann eben darüber berichtet wird und natürlich auch in anderen Ländern. Mag zwar sein, dass die Amerikaner dann das Volk dumm gehalten werden könnte, ja, aber ich denke mal, solange keine Great Wall of USA im Internet eingeführt wird, können die Amerikaner auch noch auf andere Seiten gehen und das werden dann sicherlich auch noch welche machen in anderen Ländern, ja. Und auch da haben wir wieder so eine Situation wie schon mal, ne, mit den Volksempfängern, die nur auf eine Frequenz benutzt werden dürfen, ne? Ja, genau, ne? Nur die eigenen Nachrichten dürfen gehört werden. Wer andere Nachrichten hört, ist ein Feind des Staates. Ja? Ja. Leute, also ich meine, die Dimensionen hier, die sind sehr, sehr erschreckend und ich denke, dass auch in diese Richtung von jedem Land, das auch nur sich annähernd frei nennt, ja, sollte da massive Proteste in Richtung USA gehen, dass solche Anwandlungen im Keim erstickt werden. Und dass der Mann das überhaupt sagen darf, das ist unglaublich und man muss sich da wirklich schämen eigentlich, dass man mal gedacht hat, so ein Land wäre ein Freund. Ja. Unfassbar. Mir tun die Leute in den USA allerdings sehr, sehr leid. Ja, und ich fordere auch die Leute auf dazu, sich gegen diese Regierung zu stellen, zu wehren und gegen diese Anwandlung von diesem NSA-Chef. Ja, sowas darf nicht passieren. Und es ist unglaublich. Ich finde es unglaublich. Aber das zeigt hier, dass man das alles nicht auf die leichte Schulter nehmen darf und dass wir in der westlichen Welt gerade eins vor zwölf sind, ja, unsere Freiheit zu verlieren, für die viele, viele, viele Menschen sterben mussten. Und wir schmeißen momentan unsere Freiheit durch die Gegend, als ob sie überhaupt nichts wert wäre. Ja, hier muss massiv dagegen vorgegangen werden. Ja, und auch hier Forderung ganz klar, sofort die Abhörstandorte der NSA in Deutschland schließen und alle Truppen, US-Truppen in Deutschland auf ein absolutes Minimum, das von der NATO vorgeschrieben ist, verkleinern, so dass hier auch die Gefahr gebannt wird, dass wir hier auch im eigenen Land abgehört werden. Ja, unglaublich. Gut, dennoch gibt's noch andere Sachen, die interessant waren diese Woche. Warum ich nicht mehr darüber jetzt sage, ja, ich könnte wieder eine Stunde darüber quatschen, aber im Moment ist die Berichterstattung recht gut, ja, nachdem die Kanzlerin einen Schaum vors Maul bekommen hat, ja. Und deswegen findet man die geeignete Berichterstattung eigentlich schon von überall in der Tagesschau, ntv.de und so weiter, tagesschau.de, sollte man also da mal schauen, ja. Ich kann mal gucken, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, ich guck mal, was die Huffington Post dazu schreibt, die war ja in letzter Zeit, waren die Schlagzeilen da dazu doch ein bisschen, sagen wir mal, gedämpft, ja. Nicht so sehr, also hier Sicherheitsbedingungen schärfer als bei Merkel, Beratername ist am Blackberry weg, abgehört NSA belauschte Merkel bis vor wenigen Wochen, Obama soll Abwehraktion nicht bekannt sein, Ja, klar. Aber hier kommt dann natürlich die Schlagzeile: Amerikas Verbündeter sollen Geheimdiensten dankbar sein. Ja, ganz klar, ne? So, mal dankbar dafür, dass man verarscht wird. Ja, okay. Also interessant auch, wie hier die Schlagzeilen normalerweise so ein bisschen abgedämpft werden. Der Huffington Post, da muss noch ein bisschen was passieren, lieber Tscherno, ne? E-Books sollen in Bibliotheken wie normale Bücher behandelt werden. Habe ich mich schon gefragt. Ja, ist es denn noch nicht so? Und in der Tat ist es nicht so. Denn wenn man zum Beispiel normale Bücher ausleiht, da gibt's eine Lizenz für die Bibliotheken. Ja, und damit kann dann darf dann eben diese Bibliothek diese entsprechenden Bücher ausleihen. Bei den E-Books ist es allerdings so einfach nicht. Da muss nämlich für jedes einzelne E-Book die Lizenzen verhandelt werden. Ja, jedes einzelne E-Book, das muss man sich mal vorstellen. Und warum? Um eben das Ganze zu einzudämmen. Die Verlage haben es natürlich mal wieder nicht kapiert, denn ansonsten müssten sie das auch das Geschäft mit den gedruckten Büchern eigentlich ganz klar sofort einstellen mit den Bibliotheken, dass man sich die ausleihen kann, weil genau so geht das. Also ich kenne genug Leute, die haben noch nie ein Buch gekauft, ja, das sie so normalerweise lesen, sondern die leihen sich alles aus in der Bücherei, zahlen dafür ihre 20 Euro Gebühr im Jahr, manchmal sogar auch weniger, je nach Region. Und dann lesen die Bücher und leihen sie es aus und bringen es wieder zurück. Fertig. Ja, so ist das. Und das ist ja unvorstellbar, ne? Stell dir mal vor, man könnte sich ein E-Book ausleihen, das lesen, einfach so, ja, für 14 Tage, vielleicht sogar noch verlängern, ja. Oh, und ja, dann würden doch die Leute gar kein Buch mehr kaufen. Aha. Ja, genau, ne? Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, Moment, das macht doch gar keinen Sinn, was der jetzt gesagt hat. Genau, es macht nämlich auch keinen Sinn. Wo soll denn hier der Unterschied sein, ob ich mir jetzt ein E-Book leihe und lese und mir das E-Book nicht kaufe oder ob ich mir ein normales Buch leihe und lese und mir das Buch nicht kaufe, spielt keine Rolle. Und dennoch war es viele, viele, viele Jahrzehnte kein Problem für die Firmen mit gedruckten Büchern, hier das so zu handhaben in den Bibliotheken. Und jetzt kommt das E-Book raus und man kriegt wieder Steine in den Weg gelegt. Das ist doch einfach nur der blanke Hass gegen die neuen Medien, ja, oder vielleicht auch das blanke Unverständnis. Man weiß nicht, was das ist. Man hat nur gehört, die bösen Raubkopierer und denkt, das darf nicht sein. Also ich verstehe das nicht ganz. Also wenn ich ein Buch haben möchte in meiner Sammlung, dann werde ich mir das als E-Book auch kaufen. Aber wenn ich mir das ausleihe und dann werde ich mir das auch ausleihen eben, ja. Und nicht, unter Umständen sogar eben nicht kaufen, genauso wie es bei den normalen Büchern ist. Und deswegen finde ich die Forderung hier richtig vom Deutschen Bibliotheksverband, dass er eben jetzt möchte, dass die E-Books genauso lizenziert werden wie auch ein normales Buch, dass es hier eine Generallizenz sozusagen gibt, ja, und dass dann eben die Bibliotheken diese Erlaubnis bekommen für so und so viele Exemplare eben das zu machen. Und alles andere ist einfach realitätsfremd und kommt mal wieder unter die Kategorie Dinosaurier at Work. Selbstfahrende Autos, die sollen sicherer sein als menschliche Fahrer, also als Autos, die eben mit menschlichen Fahrern gesteuert werden. Das haben mehrere Studien bereits gezeigt, seit Google hier die autonom fahrenden Autos auf den öffentlichen Straßen in Kalifornien und Nevada beispielsweise fahren lässt. Hat es das eindeutig gezeigt. Und ich sag mal, das wundert mich auch keineswegs. Wenn ich mal sehe, was hier alles so unterwegs ist mit Autos und wie die fahren, wie die wagen zu fahren. Ja, letztens bin ich auf der Autobahn gefahren. Mit 120 auf der rechten Spur und dann rast an mir rechts auf dem Standstreifen, ja, mit einem Affenzahn, also mindestens geschätzt mindestens 200 Sachen, ein Motorrad vorbei, ja, kommt auch noch auf einen Dreckfleck und ich habe ihn schon stürzen sehen, ging aber noch, ja, hat sich noch gefangen, raste dann weiter, dann Also ich muss mich schon fragen, wie dumm können Menschen eigentlich sein? Und deswegen wundert es mich eben in keinster Weise, dass ein autonom gesteuertes Auto wesentlich sicherer ist als einer mit normalem Fahrer. Ja, mag da die Gründe mögen unterschiedlich sein. Auch sehr häufig sehe ich in letzter Zeit, als ob es da überhaupt kein Gesetz dagegen gäbe. Ja. Leute, die mit dem Handy am Ohr in der Stadt rumfahren, bei dichtem Verkehr, oder auch auf Autobahnen, auf der Überholspur mit einem Affenzahn, hauptsache das Telefon noch am Ohr. Ja, habe auch schon mal jemanden gesehen, der hat am Handy rumgetippt, vielleicht hat er eine SMS geschrieben, gleichzeitig geraucht und nebenbei noch Auto gefahren. Ja. Tja, also wie gesagt, deswegen verwundert es mich eigentlich gar nicht. Die Reaktionszeit von den autonomen Autos sind auch sehr, sehr gut. Und dadurch, weil eben auch diese Autos etwas, sag ich mal, defensiver fahren, nicht langsam, aber defensiver fahren, ist das ein zusätzlicher Vorteil. Ja, genau, und die Bremsreaktion ist eben bei weitem besser. Das sieht man auch bei ganz teuren Autos, die schon sehr ausgeklügelte Fahrsysteme drin haben. Zum Beispiel Notbremssysteme, bei Mazda CX-5 beispielsweise für geringere Geschwindigkeiten. Es gibt es allerdings, glaube ich, auch für höhere Geschwindigkeiten bei den Autos, ein Pre-Crash Safety System beispielsweise, wie auch beim Toyota Prius integriert, das eben schon Maßnahmen trifft oder das Auto auch selbstständig abbremst, zum Beispiel beim CX-5, obwohl der Fahrer hier nicht so schnell reagieren kann. Ja, das wird ständig gemessen, ja, und sobald da festgestellt wird, jetzt knallt's, ja, oder es wird vielleicht knallen, ja, oder ich kann noch bremsen, dass es nicht mehr knallt, macht es das Auto und verhindert somit das Schlimmste. Auch wenn zum Beispiel das Pre-Crash Safety System dafür da ist, dass es eben sagt, okay, hier lässt sich der Unfall wahrscheinlich nicht mehr vermeiden, zieht die Gurte straff, tut den Bremsdruck vorbauen, ja, so dass wenn der Fahrer dann auf die Bremse tippt, dass sie wesentlich schneller reagiert. Und so weiter und so weiter. Und da ist es schon klar, dass diese Systeme den menschlichen Reaktionszeiten weitaus überlegen sind. Die können alles Mögliche vorher schon machen, bevor der Mensch reagieren kann. Das Problem ist, warum die zum Beispiel jetzt hier oftmals beim Pre-Crash Safety System zum Beispiel nicht selbst eine Vollbremsung machen und damit sogar den Unfall verhindern könnten, auch wenn es der Mensch nicht mehr könnte, sind rechtliche Sachen, ja. Und da sehe ich noch das größte Problem bei den autonomen Autos bei uns. Ja, weil das sind einige Sachen zu klären. Wer zum Beispiel die Schuld hat, wenn dann doch mal etwas passiert. Ja, und so weiter. Ja, und auch die Geschichte mit den Bremsen. Ich bin mal gespannt, ob das bei uns in den nächsten 20 Jahren überhaupt erlaubt wird. In den USA wird es sicherlich erlaubt. Ja, das sind halt auch ein paar Vorteile mal wieder. Ne? Die Frage ist hier allerdings auch, ob man dann sich ein Auto holen sollte von einem US-Dienst gesteuert. Ja, nicht, dass man, wenn man ein Regimekritiker ist, auf einmal automatisch in die nächste NSA-Dienststelle gefahren wird. Ja, und dann irgendwo in Kuba landet. Ja, in so einem KZ. Entschuldigung, ich meine natürlich in Guantanamo Bay. Ja. Gefangenenlager. Ja, das war ein Scherz. Ja, lachen, Leute, lachen. Das war ein Scherz. ja, kein Scherz ist offenbar, dass Amazon mit der Verlagsoffensive wenig Erfolg hat. Was hat Amazon vorgehabt? Tja, den Großen der Branche wollten sie das Fürchten lehren, indem sie alternativ, sage ich mal, was aufgebaut haben, um eben da das Publizieren auf eigene Faust zu erleichtern und damit eben an den Verlagen vorbeizugehen und Amazon nicht nur eben zu einer Verkaufsplattform zu machen, sondern auch zu einer Publizieren, zu einer Plattform, auf der man publizieren kann. Ja. Und das kam allerdings jetzt eher schlecht als recht in Gang. Ich weiß noch nicht genau, wo jetzt das Problem liegt, weil ich kenne mittlerweile sehr viele interessante internationale Veröffentlichungen, die über dieses Amazon Publishing System veröffentlicht wurden. Vielleicht war einfach die Erwartungshaltung zu groß. Auf jeden Fall soll diese Verlagsoffensive da eingedämmt werden. Heise schreibt hier sogar aufgegeben werden, offenbar. Ich kann das nicht sagen, ich kann mir das kaum vorstellen, dass man also gar nicht mehr veröffentlichen kann auf Amazon. Bin mal gespannt, was da zum Beispiel Jeff Jarvis dazu sagt noch. Ob hier das tatsächlich dann komplett aufgegeben wird oder ob das einfach nur jetzt als kleine kleiner Dienst eben nebenher läuft. Und naja, also ich werde da mal gucken, was hier die Presse dazu noch schreibt, die entsprechenden Leute, was da los ist. Und dennoch ist wohl hier abzuleiten davon, dass eben die Aktion von Amazon da es den großen Verlagen zu zeigen nicht gefruchtet hat. Und ich würde schon gern die Hintergründe wissen. Ob man das erfahrt, das kann man wohl nicht sagen. Offenbar ist es halt immer noch so, das ist aber jetzt eine reine Vermutung von mir, dass eben etablierte Verlage auch ein gewisses Image ausstrahlen. Ja, und wenn eben zum Beispiel bei einem großen Verlag etwas veröffentlicht wird, angenommen wird, ist es halt doch schon was anderes, als wenn man das in Eigenregie auf Amazon tun kann. Und vielleicht suchen die Leute da eher den Bekanntheitsgrad, ja, oder vielleicht auch deswegen, dass wenn man sowas eben mal publiziert auf Amazon, dass man dann eben hier kein zurück mehr hat. Also das heißt, der Titel wird dann wohl nie bei einem größeren Verlag veröffentlicht. Ja, und tja, so scheint es eben dann das Verhängnis zu sein. Ja. So ist das. Gut, mehr Interessantes habe ich die Woche eher gar nicht gefunden, ja. Wie gesagt, vielleicht kann man nochmal bei den Nachrichten von Richard M. Stallman reingucken, bei den Political Notes. Da ist noch einiges Interessantes zu dem Thema Abhörskandal zu finden. Ansonsten war es das für heute von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Anregungen, Informationen habt oder Kritik loswerden wollt, Kommentare, könnt ihr das alles machen unter Google Plus, Rios Wochensicht eingeben oben in der Suche. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. Ihr findet auch ein GPG-Key auf der Seite, um mir die Nachricht verschlüsselt zu übermitteln. Die Seite findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und lasst euch ja nicht abhören. Tschüss!